Jo, jetzt muss ich den Regler noch hochziehen und dann sage ich schönen guten Abend zu den Netzgesprächen. Nummer, Tom, hilf mir mal. 16? 16. 15 oder 16? 16. 16, ja. 16. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal los. Jo. Ja, ich bin stimmlich irgendwie ein bisschen angeschlagen. Das hört man vielleicht irgendwie so, gerade die Erkältung ist hier wüst am Umgehen. Und, naja, bisher geht's aber noch. Ja, man hört's doch ziemlich. Ja, heute Morgen hat's mich irgendwann mal niedergestreckt. Ich bin dann von der Arbeit auch früher weg, weil durch das Naselaufen die ganze Zeit war ich irgendwann so dehydriert, dass ich nur noch Kopfschmerzen hatte und mich nicht mehr richtig konzentrieren konnte. Ja, bin ich mal eine Stunde früher weg heute und habe mich daheim schön die Badewanne gelegt und Wasser konsumiert. Ja. Und ja, wo wir doch gerade bei Wasser sind, da mache ich doch mal hier mein Getränk auf. Was trinkst du denn? Was habe ich denn heute? Heute habe ich so halb konservativ eine Fanta Erdbeere. Okay. Die es aber hierzulande, glaube ich, auch nicht gibt. Kurzer Test. Fanta Erdbeere, also so verschiedene Fanta-Geschmäcker gab es doch mal, wenn ich mich da nicht irre. So Fanta Mango, Fanta Zitrone, Fanta... Pink Grapefruit. Pink Grapefruit. Und eine grüne Limette oder sowas, ne? Ja, kann sein. Ja. Ich glaube, es gab auch noch mal so eine Tropical Fruchtmix Fanta. Ja, Ich schmecke nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich die Fanta aufgemacht und nachdem ich ja letzte Woche fasziniert war von meinem Tribeco-Getränk, habe ich mir gedacht, das lasse ich heute mal zu und nehme mir die Fanta. Ja, hast du nicht irgendwelche Nachwirkungen gehabt, was du da letzte Woche getrunken hast? Nee, das war einfach lecker. Also, ich weiß es nicht, vielleicht... war da auch irgendwas drin, was mich dazu gebracht hat, das wieder kaufen zu wollen. Hier steht noch die Dose gleich so neben mir hier so. Aber die werde ich mir noch aufsparen. Die werde ich wieder in den Kühlschrank stellen und dann, ja. Ja, und heute kein Fußball? Nee, heute ist kein Fußball. Morgen ist wieder Fußball. Es ist Länderspielpause. Und, ja, jetzt spielt, glaube ich, Deutschland morgen gegen... Holland. Testspiel, das ist ja, Holland. Ja. Ja, das ist ja auch irgendwie so eine klassische Konstellation, die ja, irgendwie für Furore sorgt. Ja, vor allem die Holländer waren ja in letzter Zeit auch nicht schlecht. Die sind ja bei der Weltmeisterschaft auch ins Finale gekommen und man darf gespannt sein, was die so machen. Ich meine, gut, es ist immer nur ein Trainingsspiel, da dürfen sie alle 10 Mal auswechseln und da passieren Dinge, die sonst im normalen Spiel nicht passieren würden. Aber interessant ist es allemal. Gerade weil es so ein traditionelles Spiel ist. Aber du guckst es ja wahrscheinlich wieder nicht, oder? Nee, ich guck das wieder nicht. Wobei, nee, ich glaube... ja doch, ich also irgendwann habe ich schon mal Fußball geguckt, so ich glaube auch über ein ganzes Spiel. Aber nee, das ist nichts für mich. Wann war das denn jetzt hier zur Zeit? Ist irgendwie, sind die Jungs wieder am Snooker spielen? Dass irgendwie ja, irgendeine Meisterschaft, irgendwas Open, ich weiß aber nicht wo. Und da hat mich gestern oder am Samstag schon so ein YouTube-Video erwischt, weil der Herr Sullivan, der da immer irgendwie bei jedem Turnier mitspielt, hat es halt mal gebracht, den kompletten Tisch abzuräumen, ohne den Gegner einmal ranzulassen. Ja, zockte halt so einen kompletten Tisch innerhalb von 4 Minuten leer. Ist beeindruckend anzusehen. Ich muss mal kurz rotzen, warte. Ah, so. Ja. Das habe ich gehört, aber... ja, ich glaube, das wird man gehört haben. Ja, kaum was gehört. Jo, dann... fliege ich doch mal in die Themenliste rein. Heute habe ich ein YouTube-Video gesehen, da habe ich auch sehr gelacht. Da geht es um das neue Google Android, das heißt irgendwie Eiscreme-Sandwich. Und Es hat so eine Funktion, dass du einen Unlock machen kannst, indem der über die Frontkamera dein Gesicht erkennt. Und da hat halt so ein Typ hat sich hingesetzt und hat das Foto oder hat ein Foto von demjenigen gemacht, der er dessen Handy er entschlüsseln will und hat dann halt das Display von seinem Handy vor die Kamera des anderen Handys gehalten. Und dann hat die Face Recognition beim Foto des Typs aufgemacht und ist mehrfach reproduzierbar. Ja, sollte natürlich nicht passieren dann später. Ja, da hat die 3D-Engine wohl irgendwie gelitten in der Implementierung. Das ist dann super, wenn du dein Handy geklaut bekommst, irgend so ein Typ und sagt, gib mir dein Handy und halt mal kurz still, ich brauche noch ein Foto von dir. Ich überlege gerade, so Face Recognition, an irgendeinem Laptop habe ich das auch schon mal ausprobiert. Kann es sein, dass das bei Windows 7 oder Vista mit dabei ist? Ich glaube irgendwie in irgendeinem Laptop von meinen Eltern oder sowas. Als ich studiert habe, das war in der FH Gießen-Friedberg und da war damals ein Projekt über die ganze FH installiert, das nannte sich irgendwie BioTrust und die hatten da überall so Kisten aufgestellt, was halt so die, wie soll ich sagen, so die Prototypen von so biometrischen Erkennungssystemen waren. Also so Fingerabdrucksensor oder auch Augen-Iris-Scanner, Gesichtsfeld-Analyse-Ding. Und da konntest du halt immer irgendwie an diese Geräte gehen und deine Chipkarte einlesen. Dann wusste das Gerät, wer du bist. Und dann hat er halt so eine Erkennungsroutine gemacht. Und jedes Mal, wenn du das irgendwie gepackt hast oder wenn das Ding das gepackt hat, wurde irgendwie ein Punkt gut geschrieben. Habe ich aber nicht mitgemacht, war mir zu suspekt. Aber ich weiß, dass diese ganzen Geräte da irgendwie rumstanden. Ja. Ist da irgendwas daraus geworden? Weil normalerweise machte man das ja an Unis oder so, um dann später mal ein Spin-off oder sowas in die Wirtschaft zu bekommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also ich weiß, dass die Dinger da rumstanden, bevor die Dinger irgendwie... Ja, man trifft es ja immer mal wieder, also... Irgendwie so Fingerabdrucksensor. Ich weiß es gar nicht. An den Laptops hast du das zum Beispiel. Das funktioniert ja, glaube ich, auch, dass du da über so ein Kontaktdingens drüber gehst und der Hautwiderstand misst und auch diese Rillen aufnimmt. Ja. Und dieses Biotrust-Teil sah halt ziemlich genauso aus und damals hatten irgendwie noch keine Laptops die Teile. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das von da kommt, aber das wird sich gewiss irgendwie befruchtet haben. Ja, ich hatte auch mal einen Laptop mit so einem Fingerabdrucksensor und ich habe das irgendwie 2-3 Mal versucht zu benutzen. Ich habe immer so 2 Anläufe gebraucht, um mich dann einzuloggen. Und das hat mich dann schon so genervt, dass ich immer wieder zu meinem Passwort zurückgekommen bin. Wenn man dieses langsame drüberstreichen und das 2-mal machen musste, da habe ich das Passwort schon 3-mal eingegeben. Ja, das stimmt. Mein Arbeitslaptop hat auch so ein Ding. Ich hatte das irgendwie eine Zeit lang mal benutzt, aber dann auch aufgehört aus selben Gründen. Ja, das muss alles schneller gehen, ne? Ja, schon. So. Es soll schnell gehen, aber es soll trotzdem sicher sein. Und ich rotz noch mal kurz. Ja. Jetzt habe ich es gehört. Ja, aber der Regler war unten. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Und selbst, egal. Ich klippe heute. Ich habe nichts an meinen Mikrofoneinstellungen geändert und ich bin viel, viel lauter als du, sehe ich hier gerade. Ach so? Hm. Da müssen die Leute halt eine kranke Stimme ertragen. Aber passend zu den kranken Gedanken, eine kranke Stimme, das... Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal eine Folge zu machen, wo wir uns nicht darüber unterhalten, welche Pegel wir jetzt noch einstellen müssen und welche Regler nach oben und nach unten schieben. Ich habe jetzt gestern erst irgendwie mitgekriegt, wie die anderen TM das so machen, weil ich mich gewundert habe die ganze Zeit. Es gibt halt auch andere Podcasts, die halt so über Skype aufzeichnen und die haben nie irgendwie die Probleme, die wir haben mit Verbindung oder dass es mal knarzt oder sonst was. Und da ist auch die Qualität desjenigen, der via Skype zugeschaltet ist, irgendwie einen kleinen Tick besser noch. Und die zeichnen wohl jeder seine Spur auf. Das heißt, ich würde jetzt hier nur einfach mich aufnehmen und du nimmst einfach nur dich auf, dann würdest du mir das zuschicken danach und dann wird das irgendwie zusammengemixt. Achso, ja, das macht Sinn. Ja, aber das ist ernst der Aufwand, oder? ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mir ist das so schon zu viel, danach irgendwie noch das Pfeil hochzuladen und... Ja, Dann das finde ich ziemlich gut. Ich meine, du musst ja einfach nur mitlaufen lassen, du speicherst es, du lädst es hoch, du lädst 4 Spuren oder 2 Spuren oder 3 Spuren, wie viel auch immer da teilnehmen. Und dein Editor mercht die und dann sollte der Käse ja nicht schon gegessen sein, ne? Ja, man muss sich halt irgendwie einigen, dass man an der gleichen Stelle startet und sollte dann halt irgendwie das gleiche Verständnis von einer Minute haben. Ja, klar. Ja, können wir irgendwann mal ausprobieren. Ja, muss halt nur rausfinden, wie das mercht, ne? Ja, das ist so 0815 Audiobearbeitung. Da sucht man sich ein Tool, was das kann, dann geht das schon. Also da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Denke ich auch. Was benutzt du wahrscheinlich, dieses Audacity oder wie das heißt, ne? Ja, genau, weil es auf der Linux-Kiste einfach drauf ist und so ein Hardware-Recorder, der das direkt irgendwie als MP3 aufnimmt, das wäre natürlich auch schön, aber das kostet halt irgendwie einen Arsch voll Kohle. Ja. Aber das brauchen wir auch nicht. Bisher noch nicht. Bisher hat das hervorragend geklappt, irgendwie die letzten 15 Folgen. Ja. Und an der einen oder anderen Stelle wurde auch schon gemunkelt, dass die Audioqualität ab und an mal ein bisschen besser ist als in den ersten Folgen. Mhm. Von daher scheint es zu helfen, hier irgendwie an den Reglern kontinuierlich zu schrauben. Ja. Ja, aber wo waren wir bei der Face Recognition? Aber die Geschichte war fertig. Ja. Ja. Was ist noch so passiert diese Woche? So wahnsinnig viel ist gar nicht passiert. Berlusconi ist zurückgetreten. Also, was man so zurücktreten nennen kann. Er hat sich ja wieder für die Neuwahlen schon als Parlamentsabgeordneter angekündigt. Ich glaube, diesen Menschen kriegst du nie wieder dort aus dem Parlament raus. So ein politisches Stehaufmännchen. Ja, es ist unfassbar. Das ist so eine Bananenrepublik. Jetzt will ich keinem Hörer zu nahe treten, aber es ist ja wirklich unglaublich, dass irgendwie kein Mensch diesen Herrn Berlusconi da mehr an der Macht sehen möchte. Dass die Börse sich freut, wenn Berlusconi seinen Rücktritt ankündigt. Dann sagt er, tritt zurück, aber er hält sich wieder das Hintertürchen auf, dass er bei den nächsten Neuwahlen wieder als Parlamentsabgeordneter antritt. Also das ist ja so albern alles. Ja, und dann haben sie jetzt bei der, ich glaube bei der EZB ist das, haben sie doch diesen Italiener jetzt an der Spitze, der direkt mal irgendwie so für 35 Milliarden irgendwelche italienischen Anleihen kauft. Das ist alles so skurril irgendwie. Da wäscht eine Hand wieder die andere. Eine italienische Hand, die andere italienische Hand. Ja, aber da siehst du wieder schön, dass es eigentlich egal ist, wo du hinguckst. So, sobald du irgendwie ins politische System gehst, hast du irgendwie, wirst du mit Sachen konfrontiert, die mit dem gesunden Menschenverstand nicht mehr allzu viel zu tun haben. Nee. Das sind doch irgendwelche Sphären, da kann man, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Da kann man sich gar nicht reindenken, was da so alles passiert im Hintergrund. Ja, die einschlägige Theorie ist ja, dass wenn du irgendwie mit dem Gedanken, was zu verändern in die Politik gehst, du halt erstmal durch so ein System musst, dass du am Ende dich so an das System irgendwie angepasst hast, dass du von deinen Zielen abweichst. Weil wenn du bei deinen Zielen bleibst, du halt gar nicht die Möglichkeit hast, dir irgendwie Gehör zu verschaffen. Ist bestimmt zu einem gewissen Grad so. Also ich habe ähnliche Geschichten gehört. Eine der Geschichten, die mir so im Kopf geblieben ist, warum, weiß ich nicht, war von einem ehemaligen Schulkollegen, also das ist ja schon etliche Jahre her, der damals in der Jungen Union engagiert war und selbst da schon Geschichten erzählt hat, wenn die Junge Union sich trifft zu ihrer wöchentlichen Versammlung und irgendjemand ist gerade nicht gern gesehen, weil er Ansichten vertritt, die den Ansichten des Restes der Gruppe entsprechen, dann kriegt der unter, weiß ich nicht, 20 schwarzen Stühlen einen blauen Stuhl. Damit alle wissen, der Typ ist irgendwie abtrünnig und vertritt nicht unsere Meinung. Und dass man irgendwie den ein bisschen mobbt an der Stelle. Das ist jetzt irgendwie, das klingt wirklich albern, aber das hat er wirklich ernst gemeint damals. Und das wäre schon in den kleinen Kreisvertretungen so. Das fand ich sehr schockierend. Ja, das ist natürlich schon mal plakativ irgendwie mit so einem andersfarbigen Stuhl, ne? Ja, also wie gesagt, das ist jetzt so eine Geschichte, die gebe ich so wieder, wie ich sie damals gehört habe. Keine Ahnung, was da dran ist, aber vorstellen kann ich mir das schon. Ja, ich war. Ich überlege gerade. Nee, politisch. War ich mal politisch aktiv? Nee, ich war nicht politisch aktiv. Ich war, glaube ich, ein einziges Mal. Da war ein Kollege von mir bei so einer Jugendorganisation von einer Partei. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was das war. Ob das die jungen Liberalen waren oder die. Wie heißen die Jugendorganisation von der CDU? Junge Union. Junge Union, ich glaube, das war Junge Union. Und da habe ich mich auch gewundert, was der da gemacht hat. Und er hatte nur irgendwas vom Infiltrieren erzählt, aber das war irgendwie 10. Klasse. Von daher. Sprengen die CDU. Ja. Aber ich war da einmal mit gewesen, aber. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Das ist zu lange her. Wahrscheinlich haben die sich nur irgendwie in einer Kneipe getroffen und dann. Steuergelder versoffen. Ja, ich meine, was macht man in so einer Jugendorganisation? Ja, Ortspolitik, ne? Ja, aber du, ich meine. Ja, du. Wirst du gehört? Ja, ich meine, du fängst ja klein an, also das ist, auf Ortsebene wirst du mit Sicherheit gehört. Du meinst, dass das so eine Art Sprungbrett in die richtige Politik drin ist, dass du dir erstmal irgendwie ja. So bei den Jungen irgendwie was verdienen musst und dann, okay. Ich meine, du machst ja Ortspolitik, du unterhältst dich erstmal darüber, ob die neue Hühnerfarm gebaut wird irgendwo auf dem Land, die gebaut werden soll, oder ob irgendein Spielplatz renoviert wird. Und sammelst da deine Erfahrung und wenn du das anständig machst, kannst du dich aufstellen lassen für irgendwelche Kreistage. Und wenn du dort deinen Job anständig machst, dann kannst du dich aufstellen lassen für Landtage und so geht die ganze Geschichte weiter. Also, ja, aber du hast ja noch gar keine Entscheidungsgewalt in der Jugendorganisation am Anfang, wenn du da irgendwie über irgendwelche Spielplätze oder sonst was diskutierst. Die sind ja eigentlich nur da und sagen, ja, hier, die CDU ist so cool und stehen in der ersten Reihe und klatschen. Aber... Ja, aber von denen gehe ich ja nichts aus, oder? Also du kannst dich ja wirklich für die CDU, ob du bist in der Jungen Union, du lässt dich dann einfach aufstellen für die CDU, wenn du überwechselst sozusagen, wie von der Jugendfeuerwehr dann in die richtige. Ja, frag mich nicht genau, wie es ist. Also ich war ja nie drin, also weder in der Jungen Union noch in sonst irgendeiner politischen Vereinigung. Aber so ist das zumindest, wie ich es mitbekommen habe, gelaufen. Und du stellst die Lästchen einfach aufstellen und bist halt aufgrund deines Alters noch in der Jungen Union. Ich weiß gar nicht, was mit dem Alter zu tun hat. Man hört doch ab und zu in den Nachrichten, dass irgendwelche Abgeordneten der jungen, weiß ich nicht, Sozis, CDUler, Liberalen, Interviews geben zu Wahlausgängen und versuchen, irgendwelche Leute zu stürzen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber es wäre mal interessant, wie das so funktioniert. Also wenn hier irgendjemand dabei ist, der das hört, der eine Ahnung von hat, bitte mal aufschreiben, weil es würde mich wirklich interessieren. Genau, und wer keinen Bock hat aufzuschreiben, da verlinke ich auch nochmal zu diesem tollen Service wie Audioboo. Da kannst du, wenn du ein Mikrofon hast, irgendwie einfach reinsprechen und text es dann noch mit irgendeinem Ding und dann kommt es hier bei uns an und dann können wir uns das auch anhören oder einspielen oder sonst was. Um mal die Feedback-Kanäle zu erweitern. Also im Kommentarbereich geht es ja inzwischen schon ganz gut ab, das gefällt mir ganz gut. Ja. So, haben wir wieder erfolgreich mit Halbwissen geglänzt. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Nix geklärt, aber mal Thema wechseln. Ne? Ja, dann ja, wechsel du doch mal. Ich wechsle das Thema. Ich habe heute ein cooles Video gesehen. Entschuldigung, ich habe halt irgendwie einen Frosch im Hals. Ich mache mich ständig raus. Ja, ich bin ja hier der Oberrotzer, von daher. Ein cooles Video gesehen. Und zwar ist das so eine Art Review-Video. Wir hatten ja schon mal über so ein Spiel gesprochen im Internet, bei dem du die Beine, die Oberschenkel und Unterschenkel von so einem 100-Meter-Sprinter steuern musstest. Coop. Genau, Coop. Und das hatte dann jemand aufgenommen, wie er versucht hat, dieses Spiel zu spielen, hat es sehr lustig kommentiert. Jetzt habe ich ein ähnliches Video heute gesehen. Es ist nicht ganz so lustig, aber immer noch sehr, sehr lustig. Und zwar geht es um ein neues Android respektive iPhone-Spiel. Das nennt sich Pa. Pa. Das macht eigentlich nichts anderes. Also du hast so eine 2D-Weltraumkarte und da ist dann so ein, wie so Turrican damals, ein Raumschiff, das schießen kann. Und es kommen einfach nur so Meteoriten auf dich zugeflogen, während die ganze Welt so 2D einfach nach rechts scrollt. Ne? Das ist entstanden im Rahmen von einem 48-Stunden-Games-Programmieren. Das hat ja schon Potenzial. Ja. Und da haben Leute halt eine Idee übernommen, die schon halb existierte, als Flash-Version. Und zwar ein Spiel komplett mit der Sprache zu steuern, also mit Lauten. Also es ist wirklich nur dieses einfache Raumschiff. Die Welt bewegt sich von rechts nach links. Es kommen Asteroiden angeflogen und du steuerst das Ding eben mit deiner Stimme. Du kannst pa, pa, pa, pa, pa sagen, dann schießt das Teil. Und wenn du deine Stimme hebst oder senkst, dann fliegt das Schiff hoch oder runter. Also dann steuerst du es mit pa, pa, pa, pa, pa und versuchst die Höhe zu treffen, rechtzeitig abzuschießen. Und wenn du still bist, fällt das Raumschiff halt wieder runter. Das Video sieht extrem lustig aus, weil der Typ auch so verpeilt ist und es irgendwie so gar nicht auf die Reihe kriegt am Anfang. Das ist total trashig. Und das ideale Spiel, das ideale Spiel für den öffentlichen Personennahverkehr. Ja, auf jeden Fall. Wenn die Leute davon überzeugen willst, dass du total durchgedreht bist, dann spielst du dieses Spiel. Ja, sehr schön. Nur das Review gesehen oder auch selbst schon mal ein paar gemacht? Nee, nicht selbst paar gemacht. Ich habe es vorher erst gesehen. Ich meine, es gibt eine kostenlose Version und eine, die 79 Cent kostet oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es... Also die Story dahinter war auch, dass die dieses Spiel programmiert haben. Das war aber nicht so bekannt. Und in China ist es wohl sehr bekannt mittlerweile, aber nur, weil 95% aller Leute das Ding in einer gecrackten Version haben. Und selbst die Firma selbst sagt, dass eigentlich sind sie sehr froh, dass es jetzt raubkopiert wurde, weil sie hätten nie den Bekanntheitsgrad erlangt, wenn es eben nicht passiert wäre. Vorher haben sie es für 79 Cent verkauft, keiner hat es beachtet. Und seitdem es raubkopiert wurde, ist es eben aller Munde. Auch jetzt hier in den Netzgesprächen. Ja, das ist wieder so ein positives Beispiel von Raubkopiererei. Ne? Das ist echt interessant. Wobei ich mir sagen muss, ich habe mich ja mit dem ganzen Thema auf diesen Mobilgeräten noch überhaupt nicht mal auseinandergesetzt. So dieses Jailbreaken oder Routen ist ja irgendwie eine von den essentiellen Sachen, um das Ganze dann machen zu können, wa? Ja, aber ich habe noch nie irgendwie einen Bedarf gesehen, mein Android-Telefon zu routen, um ehrlich zu sein. Ja gut, das habe ich ja gemacht, weil ich halt mal diese ganzen Custom-Dinger ausprobieren wollte. Und die auch immer noch nutze und hochzufrieden bin und das eigentlich auch fast jedem nur empfehlen könnte. Aber ja, so diese, ich kopiere mir mal eine App-Geschichte, da habe ich mir noch nie irgendwie einen Kopf drum gemacht. Ja. Das ist der Aufwand dann auch gar nicht wert. Also ich hatte jetzt am Wochenende irgendwie ein bisschen Zeit und habe mich auch nochmal durch den Market geklickt und da habe ich mir auch zwei Spiele einfach mal gekauft, die ich glaube jeweils irgendwie 2 Euro gekostet haben, aber die mich beide fasziniert haben. Ich habe mir halt vorher die Reviews angeguckt und irgendwie auf YouTube mal das ein oder andere Video und habe jetzt wieder ein geiles Tower Defense für dich. Ich bin immer noch nicht durch mit Gemcraft Labyrinth. Ja, das war das Flash-Ding, genau. Ja. Ja, durchgespielt habe ich, glaube ich, auch noch keins. Aber, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, auch wenn es irgendwie 2 Euro kostet, das heißt, glaube ich, warte mal kurz gucken, Great Little War Game. Und das ist kein Echtzeit-Strategiespiel, sondern rundenbasiertes Strategiespiel, so wie Battle Isle damals. Also du hast so einen hexagonalen Spielplan und verschiedene Einheiten, die du halt über deine Runde bewegen, aufeinander schießen lassen kannst und so weiter. Dann drückst du halt Next Round, dann ist der Gegner dran, immer hin und her so mit, mach den Gegner platt oder mach ihn platt und mach gleichzeitig noch so und so viele Ressourcen und überlebe so und so viele Runden. Also das ist richtig schön. Battle Isle war auch großartig. Ich glaube, das war auch so meine... Das war eins von den ersten Games, die ich irgendwie auf dem PC hatte. Ich kann mich doch noch erinnern, wir haben es, glaube ich, im Splitscreen konnte man das spielen, ne? Irgendwas ging da, ja. Ja, das konnte man im Splitscreen, hat jeder dann seinen Zug gemacht und es gab dann auch irgendwie so ein Weltkriegsszenario und dann meistens hat es natürlich in der Zukunft gespielt. Ich weiß noch, Battle Isle 3, es gab immer so eine Zeit, wo diese Spiele alle echte Videos, also Schauspieler genommen haben und dann Videos aufgenommen. Ja, wie bei Command & Conquer hat das so angefangen, ja, Wing genau, Commander, ne? Und Wing Commander und sowas. Da hatten sie bei Battle Isle 3, glaube ich, auch solche Videos drin. Ich fand das sau cool. Ich habe das so gerne gespielt. Wobei mir der dann immer, aber ja gut, das ist mein generelles Problem mit Spielen. Die werden mir zu schwer, bevor sie durch sind. So, der Zocker hat das Problem, dass sie durch sind, bevor sie zu schwer werden. Bei mir ist es mal andersrum, aber auch egal, was für ein Spiel. Okay. Außer es sind jetzt so Sandbox-Games wie irgendwie SimCity, wo du halt nur mal so den einen Point überwinden musst und dann läuft es die ganze Zeit automatisch weiter. Ja. Ja, aber alles, wo du so schießen oder aufbauen, Aufbauspiele gehen eigentlich auch noch, aber alles, wo du irgendwie ja, in Konfliktsituationen kommst, kriegst das alles nicht mehr gepasst. So, und ich rotze nochmal kurz. Das muss ich schon wieder überlegen. Battle Isle war ja von Blue Byte. Ja. Und Blue Byte hatte auch so ein richtig cooles isometrisches Ballerspiel. Das war auch so rundenbasiert. Ich glaube, es hieß irgendwie. Jetzt wollte ich Inception sagen, aber ich glaube, es heißt nicht Inception. Incubation hieß das, glaube ich. Das kenne ich nicht. Da konntest du, das ist wie dieses Brettspiel Star Quest, sah das aus, so ein paar Marines spielen, die sich durch so Alien-Gänge schießen mussten und Waffen aufrüsten. Das war hervorragend, das war viel zu kurz. Ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Mal durchgespielt, weil ich es so genial fand. Ich verstehe gar nicht, warum die das nicht mehr aufgebohrt haben, da irgendwie so eine Welt draus gemacht haben. Das war absolut hervorragend gewesen. Ja, ich warte ja immer noch auf einen richtig guten Flipper für Android. Flipper? Ja, ja. So, da ist, das ein oder andere. Also der Flipper-König. Ja, König würde ich nicht sagen, aber das ist auch auf jeden Fall irgendwie ein Spielgenre, was es mir angetan hat. Ich weiß auch gar nicht, wie das einen Anfang gefunden hat. Ich glaube, das war irgendwie in der 9. Klasse, hatte mal so Schulpraktikum, wo man irgendwie 2 Wochen irgendwo hingeht. Und da hatten die in der Kantine den Addams Family Flipper stehen. Und der war irgendwie so, dass wenn du den Stecker rausziehst und den Stecker wieder reingesteckt hast, hattest du den Credit. Ja, ne? Mehr brauche ich dann, glaube ich, nicht dazu zu erzählen. Da haben wir Stunden vor dem Ding verbracht. Ja. Ja, und dann ging es halt los am Rechner mit diesen Dingern, so Pinball Dreams, Pinball Fantasies. Ja, die auch schon ganz nett waren. Dann kam halt irgendwann dieses Pro-Pinball-Ding. Mhm. Und ja, das war halt der Burner. Und sowas würde ich irgendwie jetzt auf dem Android gerne haben, weil es gibt so den einen oder anderen, der die Tischsimulation so bietet, von der Grafik und von dem flüssigen Spielverhalten. Aber da sind die Tische halt nicht so geil. Ja, ich kann dir da gar nichts zu sagen. Ich habe das nie wirklich gespielt. Was macht denn einen geilen Pinball-Tisch aus? Du hast halt so Missionen oder, ja, was heißt Missionen? Du hast halt verschiedene, ja doch Missionen, du hast halt verschiedene Events, die du triggern kannst, indem du irgendwelche Dinger anschießt oder abschießt oder halt irgendwie Leuchtedinger sammelst, indem du das Ding irgendwo durchfallen lässt und dann kannst du halt mit den Flipper-Tasten noch so ein bisschen umswitchen. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du irgendwann standest du schon mal vom Flipper, oder? Ja. Da sind halt also 2 oder 3 Kanäle, wo der halt durchfallen kann. Wenn er durch einen durchgeht, dann leuchtet halt ein Lämpchen. Und bei den besseren Flipper-Simulationen fängt es dann halt schon da an, dass du mit den Flipper-Tasten diese Lämpchen rechts, links verschieben kannst. Wenn du alle 3 anhast, dann machst du irgendwie die Mission auf und dann heißt schieß da rein, dann gibt es 1 Million Punkte und wenn du danach noch da reinschießt, dann kriegst du ja deinen super Multiball. Okay. Und je feiner das ausgearbeitet ist, desto mehr geht's halt ab, weil ja, so den Windows-Flipper, den man von irgendwie Windows 95 oder Windows 98 noch kennt, ist halt, ja, schieß hoch und dann gegen diese Dinger, wo es abprallt und dann machst du ein paar Punkte und das war's. Aber alles, was so in Spielhallen rumsteht, da ist auch immer unten auf der rechten Seite so eine kurze Beschreibung, so Shoot hier und da vor Extra Ball, Shoot hier vor Multiball, Blink All, Blink Lights vor Super Blink Mode. Ja, warum nicht? So, das Geilste. Ist nicht mein Ding, muss ich zugeben. Da geht's mir wie bei dir mit Science-Fiction-Filmen. Wobei ich kurz nach unserer Aufzeichnung einen schönen Science-Fiction-Film gesehen habe. Der hieß Apollo 18. Der ist jetzt, glaube ich, relativ neu. Und das ist auch irgendwie so, wir schicken mal Leute zum Mond, weil, ohne zu spoilern, da ist irgendwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Also guckt mal nach. Die Transformers. Ja, nicht ganz, aber ähnlich. Oh. Und, ja, der ist halt irgendwie so auf, ich würde sagen mal, authentisch gemacht versucht. Also die haben halt so vom Stil wie die Originalaufnahmen von damals aus den 60ern, 70ern, so verrauscht und schwarz-weiß und kriseln und alles, ne? Und haben halt so den ganzen Film zusammengeschnitten, währenddessen die Innenaufnahmen in der Station so von der Bildqualität ein ganz kleines bisschen besser sind, aber trotzdem auch alles in diesem Oldschool gehalten. Und ja, der macht eigentlich gut Stimmung, den fand ich gut. Aber der hat halt auch wieder genau das erfüllt, was ich das letzte Mal ja gesagt habe, womit ich nicht klarkomme. Der hat halt genau bis zu dem Punkt gemacht, wo das alles noch okay war, und es wurde dann nicht zu übertrieben mit Space-Zeug. Ja. Ich habe gesehen, ein Kommentar von letzter Woche war der Film Moon. Den habe ich auch noch auf die Liste stehen. Ich glaube, der wäre auch was für dich. Das ist so eher, glaube ich, eine Art Psychogramm eines Mannes, der auf dem Mond nicht wohnt, aber irgendeine Mission erfüllen muss. Den habe ich hier liegen. Wie soll ich sagen? Bei dem kriege ich die deutsche Tonspur nicht aktiviert. Und ich bin ja so jemand, der die Filme gerne in Deutsch guckt. Ja. Ich habe auf Englisch mal so kurz durchgesappt, aber ich warte noch, bis ich den irgendwie auf Deutsch zum Laufen bekomme. Okay. Aber der ist auf jeden Fall auch in der To-Watch-Liste. Ja. Ich mag den Schauspieler, ich weiß seinen Namen jetzt nicht, aber ich mag den nicht. Das ist Sam Rockwell, glaube ich. Der finde ich sehr cool als Schauspieler. Was spielt er denn noch so? Mit Schauspielernamen habe ich es nicht so, wenn die nicht so ganz bekannt sind. Ehrlich gesagt, ich kann jetzt keinen Film mit dem sagen. Da müsste ich jetzt wieder anfangen, bei IMDb zu blättern. Nee, dann ist der einfach so cool. Dann gucke ich mir den Film an und entscheide danach, ob der cool ist oder nicht. Und ob ich ihn von irgendwo erkenne. Ja. Ich gucke jetzt trotzdem. Cowboys and Aliens, Iron Man 2, Frost Nixon. Ich auch nicht. Sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Frost Nixon. Frost Nixon. Frost Nixon. Der Anhalter durch die Galaxis. Den kenne ich sogar. Hast du das Buch gelesen, beziehungsweise die Bücher? Ich habe es mal angefangen zu lesen. Ich glaube nicht, dass ich es ganz fertig gelesen habe, aber so bis irgendwohin mal. Und dann halt irgendwann den Film mal geguckt. Ja. Jetzt will ich keinen Abriss machen über Per Anhalter durch die Galaxis, weil ich meine, das kennt entweder eh jeder oder... Ja, würde ich auch sagen. Nicht kennt, sollte sich irgendwie mal drüber erkundigen, weil es extrem witzig. Was ich empfehlen kann, wo wir gerade bei Douglas Adams sind, der gute Mann hat geschrieben damals auf einer Reise zu... Die Letzten ihrer Art? Ja, genau. Zu Tieren, die eben kurz vorm Aussterben sind. Ein Buch über diese Reise eben. Und das ist extremst unterhaltsam. Es ist sehr informativ und es ist einfach... Also einmal gelesen geht es nie wieder aus dem Kopf, weil es einfach so famos geschrieben ist. Sollte man, also es ist eine hervorragende Dokumentation, die man lesen kann. Gibt's aber auch, glaube ich, nur in Leseform, ne? Ja, ja, genau. Also ich glaube, irgendwie hat mal jemand einen Spin-off davon gemacht und so eine Serie rausgebracht, aber die ist halt nicht nah am Buch. Ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, werde aber in letzter Zeit von den verschiedensten Richtungen immer wieder darauf hin angestoßen. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das mache. holst du, kaufst, also es ist wirklich ein hervorragendes Buch, es ist wirklich toll. Hm, vielleicht wird das ja mal so ein Probeexperiment, um mir mal so ein Kindle-Buch-Ding zu kaufen. Ja, Kindle wollte ich mir auch mal holen, aber ich glaube, ich warte auf den Kindle Fire. Nee, einfach so die Bücher. Du kriegst ja für die Android- oder iOS-Geräte kriegst du ja auch die Kindle-Software. Und so, da kannst du ja auf Amazon halt das Buch klicken und dann da drauf lesen. Ja, richtig, stimmt. Es gibt so viele Tablets, die jetzt rauskommen. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, welches ich holen soll. Ich glaube, das Amazon Fire Kindle kann richtig was reißen. Ja, wobei, das ist ja irgendwie nochmal so ein bisschen Closed-System-mäßig, oder? Ja, aber das, weiß nicht, du kriegst ja eigentlich alles, das ist, glaube ich, ein modifiziertes Android und du kriegst alles, was du brauchst auf dem Ding. Ich weiß es nicht, ich muss es erstmal sehen, bevor ich es wirklich beurteilen kann. Aber der Eindruck, den es allein schon so von den Tests und von der Werbung, die sie dafür machen, hinterlässt, ist schon extrem gut. Und ich würde gerne, eigentlich würde ich wahnsinnig gerne meine Zeitungen nur noch auf diesem Ding lesen. Ich finde es sehr, sehr cool, dass diese ganzen Zeitungen wie Die Zeit, der Rolling Stone und diverse andere ihre Apps rausbringen mit Videos drin zu den Artikeln, mit höher aufgelösten Fotos und so weiter. Aber ich will halt kein iPad. Ich will es in einem halbwegs, jetzt sage ich offenes Format und rede dann wieder gleichzeitig über so ein Kindle, was ja auch kein offenes Format ist. Aber ich das kann ich zumindest auf jedem Gerät lesen. Und ich brauche kein iPad. Ja, wobei diese ganzen Magazinsoftware-Dinger, weiß ich gar nicht, wie die Verbreitung so auf Android ist. Habe ich mir jetzt selber auch noch nicht angeglückt. Hab mal irgendwie im vorbeigehenden Market eine App gesehen, die irgendwie so Magazine macht, aber das war dann vom Angebotsspektrum auch nicht das, was mich so interessierte. Von daher sah irgendwie so Fashion und Lippenstift und Rougepuder-mäßig aus. Ja, gibt's glaube ich sehr, sehr viel, weil es halt so diese Lifestyle-Geschichten sind für die Leute, die auch irgendwie oft mit diesen Pads oder Tablets rumlaufen. Ich habe gelesen, wenn das Fire rauskommt, will Amazon irgendwie schon 400 Magazine da drin haben. Und ich bin gespannt, was das für Dinger sein werden und wie die aussehen. Also ich bin da echt neugierig. Ja, ich habe auch Zeitungsabonnements, aber ich will nicht ständig diese Zeitung mitschleppen. Und ich würde einfach so fast mal gerne einfach nur noch dieses Ding dabei haben. Hast du Zeitungs- oder Zeitschriftenabonnements? Beides, Zeitung und Zeitschriften. Was für Zeitschriften denn so? Abonniert habe ich den Rolling Stone. Ja gut, okay, wieder Musikkram bei dir, weil sonst hätte ich gerade gefragt, was guckt man sich denn so für Zeitschriften an? Ja, bei mir ist es viel Musikkram und halt, was ich mir regelmäßig mal kaufe, sind so diese Fachzeitschriften, Sound und Recording und sowas, wenn ein interessantes Thema drin steht, obwohl ich die Zeitung für nicht besonders gut halte. Rolling Stone finde ich hervorragend, Musikexpress manchmal gut, meistens ziemlich am Kiddie-Müll. Und abonniert habe ich noch die Zeit als Wochenzeitung, aber die ich persönlich auch sehr schätze. Gerade beim Musikmagazin stelle ich mir das äußerst schwierig vor, weil du musst ja versuchen, durch Worte irgendwie so ein Album zu beschreiben oder so. Ich meine, da beweise ich natürlich wieder Unkenntnis, aber so ein Musikmagazin stelle ich mir vor, die besprechen irgendwie neue Alben, die besprechen vielleicht irgendwie eine Live-Tour und irgendwie so Band bla. Aber gerade dieses Musik umschreiben, das kriegst du doch eigentlich, ja gut, du machst es ja auch irgendwie, aber ich kann aus diesen Texten irgendwie nie mehr vorstellen, wie das klingen soll. Es ist auch schwierig zu beschreiben, also ich meine, du sagst ja, ich versuche das ja auch ab und zu auf meiner Seite, also, du musst einfach, keine Ahnung, hör die Musik an und das, was du fühlst, die Bilder, die in den Kopf kommen, die versuchst du zu Papier zu bringen und ansonsten hast du die Möglichkeit auf ein nahezu unerschöpfbares Repertoire an Musik aus der Vergangenheit zurückzugreifen, auf das du referenzieren kannst. Und sagen kannst, das klingt in etwa wie eine Mischung aus Metallica und dem Schlumpflied, um irgendwas zu beschreiben. Und dann kann sich da jeder seinen Raum drauf bilden. Und wenn er es für interessant erachtet, wird er reinhören. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber du hast, wie du schon sagst, also beim Musikexpress hast du halt viel Bandbla, also Interviews, Neuigkeiten, Newcomer, Reviews, Konzertberichte, pipapo. Beim Rolling Stone hast du noch relativ viel Zeitgeschehen und auch mal Politik mit drin. sehr viel Hintergrund berichtet, was auch, also was die Zeitung halt relativ einzigartig macht in der Form. Natürlich sehr musiklastig, aber wie gesagt, die scheuen auch nicht davor, mal irgendwie einen Bericht aus Afghanistan zu bringen von irgendeinem Reporter, der im Regelfall dann für den amerikanischen Rolling Stone dorthin gefahren ist, um einen Bericht abzuliefern. Und dann verbreiten die das halt in ihre internationalen Pendants. Also die sind da sehr, sehr breit gestreut, was die Themen betrifft. Und das ist, ist eine ganz hervorragende Zeitung, wie ich finde. Zeitschrift. Ja, ich habe generell so das Problem, dass ich immer irgendwelche Hobbys habe, wo es keine wirklichen Zeitschriften zugibt. So das, das Letzte, wo ich mich, ja, wo ich irgendwie sowas verknüpfen könnte, wäre, als ich irgendwann mal einen Tauchschein gemacht habe, habe ich halt geguckt, da gibt es halt auch dann ends die Tauchzeitschriften, so 3, 4, 5 verschiedene. Aber nachdem ich da durchgeguckt habe, hatte ich auch irgendwie das Gefühl, die wollen dir entweder so Ausrüstung verkaufen oder irgendwelche Plätze, wo man hingehen kann, halt irgendwie werbewirksam darstellen und verkaufen. Und das Ganze hat halt irgendwie mehr so den Produktpräsentationscharakter gehabt. Ja. Ich glaube, das war so das Einzige, was ich gemacht habe, wo es so Zeitschriften gab. Was machst du denn sonst für Hobbys? Ja, sonst habe ich, nur so abgefahrene Kram wie so Jojo-Spielen, dann früher mal Rubikswürfel, davor Flugsimulator-Kram. Mhm. Sowas. Ja. Ich habe hier noch einen Hüpfstab, so einen Pogo-Stick. Oh Gott, den habe ich auch noch. Den haben wir uns fast zusammen gekauft. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Du warst ja, ach geil, genau, du warst ja der andere. Ja. Ich weiß noch, du hattest den gekauft, du hattest den dann mit, als wir uns mal getroffen hatten. Und ich war so begeistert, ich habe mir direkt auch einen geholt. Der steht heute hier rum und hüpft noch. Irgendwann können wir einen Pogo-Stick-Flashmob machen zu zweit. Ich glaube, ich würde keine 100 Meter aushalten. Wir machen unser eigenes Occupy mit Pogo-Sticks. Ja, denken wir uns noch irgendwas aus, gegen was wir sind, und dann okkupieren wir das. Ja, gegen alle, die keinen Pogo-Stick haben. Genau. Ja. Scheiß Leute ohne Pogo-Stick. So. Oh, jetzt habe ich die Stimmung getötet, ne? Nee, ich stell mir gerade vor, wie wir hüpfen auf den Dingern. Ich weiß gar nicht, doch meine. Das, oh Gott, wie sich das jetzt anhört. Ich stelle mir gerade vor, wir hüpfen auf den Dingern, wir zwei. Wie wir hüpfen. Achso, okay. Aber das macht's auch nicht besser. Nee, können wir schon das Thema wechseln. Ja, Google Street View ist jetzt irgendwie ein Jahr alt in Deutschland. Ja, richtig. Und hast schon mal geguckt, ob dein Haus gestreet viewed ist? Nee, wir wohnen in der zweiten Reihe. Da kommt, und da sind irgendwelche so Eisenpinnüppel davor, da kommt Google nicht durch. Wir haben eine Anti-Google-Barriere bei uns in der Straße. So der faradäische Käfig sozusagen. Ja, nicht ganz, aber zumindest abgesperrt. Und irgendwie hier Nachbarn verpixelt? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Ich glaube, bei uns hört das irgendwie auf, weil wir wohnen relativ am Rande der Stadt und irgendwo, so, ich glaube, 500 Meter vor uns ist der Google-Wagen abgebogen, weil er sich dachte, da kommt eh nichts mehr. Ich muss auch, ich hab nur in Fulda gar nicht geguckt, ob es irgendwie gibt. Ich weiß nur, dass hier damals in der Lokalpresse der übliche Aufschrei, der aus der Regionalpresse aufgegriffen wurde, auch irgendwie breitgetreten wurde. Das mit dem Verpixeln, oder? Ja, nee, so hier, ach, das kann ja nicht sein, und die dürfen das ja gar nicht, und ja, diese ganze Hysterie, die da damals irgendwie am Rumgehen war. Ja, konnte ich auch einmal mehr leider nicht nachvollziehen. Also, aber ich bin ja eh ein bisschen extrem, was das Teilen von persönlichen Informationen betrifft. Mir ist es alles egal. Ja, da bin ich bei dir. Irgendwann wird es ein riesen Feedback geben. Also eine Rückkopplung in irgendeiner Form. Und dann passieren irgendwelche Dinge mit mir, die ich nicht mehr beeinflussen kann, aber so lange, schere ich mich da glaube ich nicht drum. Ja, und dann heißt es ja auch noch nicht, dass dieses Riesen-Feedback-Rückkopplungsding dann irgendwie negativ sein muss, ne? Nö. Das kann ja auch voll toll sein. Ja. bin ich ein bisschen beleidigt. Ich gucke gerade bei Google Street View, wo der Google-Wagen vorbeigefahren ist. Und er ist an irgendwelchen komischen Orten bei uns in der Nähe vorbeigefahren, wo auch nichts los ist, aber nicht bei uns. Das ist ja jetzt ein Skandal. Tja, kannst du mal einen Antrag stellen, dass du vorbeikommen. Genau. Im Namen unserer Nachbarn. Ja, auf das Google-Thema gibt's auch nicht so her, ne? Nee, nicht wirklich. Ja. Aber ich finde Google als Unternehmen ja schon cool, ne? Das muss ich jetzt mal sagen. Oh doch, hier sind ganz schön viele verpixelt bei uns in der Gegend, sehe ich gerade. Echt, also wohnst du so im Spießerviertel? Ja, scheinbar. Also ich stelle jetzt bestimmt so, 500 Meter weg von uns, aber hier sind... Oh, guck mal hier. Also hier ist schon einiges. Hier ist... 1, 2, 3 Häuser direkt verpixelt nebeneinander. Da haben sich die Nachbarn direkt abgesprochen. Ich lasse jetzt mein Haus verpixeln. Alfred, das solltest du auch tun. Sonst kommen die Einbrecher und wissen genau... Oh, hier ist auch noch eins. Hier ist ja alles verpixelt. Krass. Da halten die Nachbarn noch zusammen. Die unterhalten sich tatsächlich. Vielleicht war auch einfach nur Nebel, als das Auto da lang gefahren ist. Ein komischer Nebel. Ja, krass. Bei euch reden die Leute noch miteinander? Ja, scheinbar. Zumindest in dieser Straße hier. Welche Straße ist das? Das ist die Märchenstraße in Köln. Oh, jetzt wissen die Leute fast schon, wo ich wohne. Das ist ja auch nicht gut. Nein, das ist ganz weit weg da von der Märchenstraße. Ja, auf jeden Fall. Schneid das raus. Ja, warte, ich verwirre die Leute, indem ich einfach die Nase putze. So. Ich sag ja, ich bin da so freizügig, was meine persönlichen Informationen betrifft. Ja, ich stehe ja auch im Impressum von der Seite, von daher. Da kommt schon keiner und haut dir aufs Maul. Ja, ich hoffe nicht. Wenn nicht, sollen sie zu mir kommen. Ja. Genau, dann die aufs Maul hauen. Ja, interessant. Oh, guck mal, hier geht's nicht weiter. Hier hört's auf. Tja, also zu mir kann ich jetzt nicht fahren. Ich finde das schon toll, hier so rumzuklicken. Hast du es denn schon mal aktiv benutzt, um dir irgendwie einen Bildeindruck oder einen bildhaften Eindruck von dem, wo du hin willst oder was du suchst, irgendwie zu erstellen zu lassen? Nee, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich das mal tun werde. Also, ich denke da immer dran, wenn man mal sich irgendwelche Plätze angucken will. Ich habe mir halt immer nur Sachen angeguckt, bei denen ich schon mal war. Neulich, als ich gesehen habe, dass man bei Maps jetzt WebGL aktivieren kann und da irgendwie eine isometrische Perspektive hast und mit viel mehr 3D-Gebäuden. Ich habe es mal ausprobiert in Rom und am Vatikan, weil ich da mal vor einiger Zeit gewesen bin. Ich wollte es mir nochmal anschauen. Das war schon sehr beeindruckend. Also da konnte man da überall rumfahren und sich das anschauen. Und das sah alles sehr, sehr plastisch aus. Hat mir sehr gefallen. Also finde ich echt cool. Ich frage mich immer, ob man das machen sollte, weil wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, will ich mich auch ein bisschen davon überraschen lassen, wie es dort aussieht. Und wenn ich da hinkomme, war das erste Mal da und kann gleich sagen, ey, wir müssen jetzt hier rechts und da hinten ist dann so ein Dönerladen. Ist ja auch ein bisschen albern. Ja, das stimmt wohl. Wobei für die Routenplanung finde ich es ganz nett. Wir haben das irgendwie jetzt die letzten 2, 3 Male benutzt, um uns eine Route ausdrucken zu lassen. Und wenn du dann irgendwie auf dem Ausdruck das Street View noch aktivierst, hast du halt schon schöne Bildchen von den Autobahnen dann noch. Aber ich muss ja sagen, mir gefällt das User Interface nicht so. Also Google Maps im Internet, schön und gut. Da finde ich Google Earth besser. Und wenn es sowas wie das Google Earth für Street View geben würde, das wäre halt geil. Wo du mehr oder weniger halt schöner durchnavigieren kannst. Oder einfach so eine Collaboration mit EA, Need for Speed Google Earth. Ja, Google Street, Need for Street View. Das wird auch irgendwann kommen, bin ich ganz sicher. Das wird irgendwann sehr, sehr realistisch aussehen. Hier schon wieder was verpixelt, also Junge, wo wohne ich denn hier? Mit aller Angst. Kann man eigentlich auch über die Autobahn fahren? Haben die auch Autobahnen aufgezeichnet? Ich bin die Strecken jetzt noch nie so lang gefahren. Also beim Route, Navigationsroute ausdrucken hast du halt irgendwie Autobahnen mit drin. Ja, klar. Aber weiß nicht, ob du da rumheizen kannst. Ich werde das jetzt mal probieren. Ich fahre jetzt live von uns auf die A3. Ja, hier ist wie immer Stau, das war klar. Ja, muss ich jetzt warten? Nee, ich kann weiterklicken. So. Das wäre lustig, wenn Google Street View sagt, nee, sie stehen im Stau, sie kommen jetzt nur zentimeterweise voran. Kannst du ein Runterzähl-Pop-Up vor weiterklicken? Ja. Mensch, das dauert. So, jetzt bin ich schon fast in der Aral. Darf man Aral sagen oder hast du irgendwie so ein Werbeverbot in deinem Podcast? Nee, nee. Außer du sagst jetzt, Aral ist toll und die tollste Tankstelle von der Welt und tankt doch alle bei Aral. Da sollten wir da vielleicht nachverhandeln. Nee, es ist ja gar nicht die tollste Tankstelle, insofern würde ich es auch nicht sagen. Was ist denn die tollste Tankstelle? Keine Ahnung. Ich fahre so wenig Auto. Die billigste ist die beste. Oh, es geht los. Ich fahre auf die Autobahn. Ich bin auf der Auffahrt. Ja, lehn dich zurück. Wir fahren jetzt von Köln nach Frankfurt. Ja, dann fahr doch gleich nach Südafrika. Sind auch Fähren? Nee, wahrscheinlich so. So Parks wollten sie jetzt nacherfassen, aber Zuglinien haben sie, glaube ich, auch mal gemacht, aber nicht flächendeckend. Gut, dann ist es ja eh, sobald du irgendwie aus der Zivilisation rauskommst, hört's auf. Oh, das sind auch die ganzen Baustellen, die sind alle schon weg. So. Ja, wenn es gar nichts mehr wird, können wir bei Google nachfragen, ob die irgendwie noch Leute brauchen, die die Sahara für Street View erfassen. Ja. So, jetzt ist natürlich der Podcast Super-GAU eingetreten und es klingelt an der Tür. Ich muss mal ganz kurz aufmachen, ja? Mach das. Dann, ja, putze ich mir doch mal die Nase so lange. Der Tom hat einen Summer. Ich muss ja sagen, dass ich diese Erkältung gar nicht mag. Aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der da irgendwie so ein Problem mit hat. Ich überlege auch gerade, ob ich Husten oder verschnupft sein und Rotz in der Nase sowie einen dicken Hals besser finde. Aber ich glaube, im Endeffekt gibt sich das alles nichts. So, da bin ich wieder. Ja. Ich habe mich selbst unterhalten mit der Fragestellung, ob es besser ist, irgendwie so verrotzt zu sein und dicken Hals zu haben oder die ganze Zeit husten zu müssen. Aber wahrscheinlich ist immer genau das, was du gerade nicht hast, das Bessere. Ja, genau. Auf der anderen Seite mit grünem Gras und so, ne? Ja, ja. Happy, happy. Sunshine. Ja. Ja. So, ich bin jetzt am Kreuz Köln-Ost. Dauert noch ein paar Stunden bis nach Frankfurt, schätze ich. Mhm. Haben wir noch genug Themen so lange? Ja, so ein Thema würde ich zumindest noch mal erwähnen. Da habe ich auch nur die Schlagzeile mitbekommen, aber die fand ich doch ganz interessant, dass die Kollegen Mythbusters irgendwie so einen Ehrendoktor bekommen. Die sind jetzt, glaube ich, an irgendeiner Uni in, frag mich nicht, irgendwo in Europa, glaube ich, unterwegs und halten da gerade so Vorträge. Und die haben halt irgendwie einen Ehrendoktor bekommen, weil sie halt Wissenschaft irgendwie, ja, nicht publik machen, aber so, ja, halt, der Verbreitung der Wissenschaft irgendwie unterstützend unter die Arme greifen. Was genau machen die? Die kennst du die nicht? Also irgendwas sagt man das, aber ich habe das irgendwie so als alberne Sendung im Kopf, oder irre ich mich da? Ja, es ist eigentlich auch eine alberne Sendung. Ich glaube, dass das Prinzip dahinter ist, so Alltagsmythen hinterfragt. So nach dem Motto, wenn du eine Knarre nimmst und in die Luft schießt und die Kugel dann wieder runterfällt, hat die genug Power, um einen umzubringen oder nicht? Und so werden halt irgendwelche Mythen oder so Urban Legends oder sowas halt aufgedröselt. Viele davon kennt man halt hier bei uns in dem Sprachraum nicht so oder die sind hier nicht so verbreitet. Aber ja, da ist halt durchaus immer ziemlich viel geiles Zeug dabei. Ich finde, da lernt man auch was. Okay. Also, Anschauempfehlung. Aber die sind auch albern, da hast du recht. Aber albern ist ja auch nicht schlecht. Nö. Ich finde, ich bin für mehr Albernheit. Ja, definitiv. So, ich bin jetzt hier total verwirrt. Ich bin einmal in die Gegenspur geklickt. Dann war ich auf einmal auf einer Brücke. Jetzt habe ich es wieder auf die Autobahn, aber geschafft. Jetzt bin ich in der falschen Richtung unterwegs. Tom fährt sich bei Street View. Tja, echt. Ich glaube, jetzt bin ich wieder richtig, aber jetzt bin ich... Oh, jetzt muss ich wieder alles zurück. Meine Güte. Nee, es ist wirklich nicht so benutzerfreundlich. Also, wäre viel cooler, wenn man... Kann man da nicht mit... Ach, guck mal, das geht sogar. Kannst du mit dem Pfeiltasten steuern. Kommst du immer so schrittchenweise voran. Da wird das Bild immer ganz verschwommen. Das ist wie, Need for Speed, wenn du besoffen bist. So sieht das aus. Wenn du diesen komischen Nitro-Booster anmachst. Bestimmt. Ich kenne den Nitro-Booster nicht. Ich kenne Need for Speed nicht mehr, die seit ich glaube Teil 3 oder Teil 4, aber was ich so im ja, was man so mitbekommt, ist das jetzt alles so Tuning-mäßig. Da haben die bestimmt noch Nitro-Booster. Die heißen vielleicht nur anders. Ich hatte vorhin, nein, nicht vorhin, ich sag mal vorhin, ich hatte neulich mal ein Video gesehen von einem neuen Need for Speed, wo der Trailer von Michael Bay gemacht wurde. Das ist auch wieder jemand, den man kennen müsste und ich jetzt nicht kenne und hier peinlich dastehe? Ja, also Michael Bay ist so ein Actionfilmregisseur, der hat Bad Boys gemacht, die Transformers-Filme. Ah, okay, das sagt mir zumindest was. Das ist so der Action-Popcorn-Kino-König, wenn du so willst. Und der hat einen Trailer gemacht zu Need for Speed 5, ist das, glaube ich. Und das sieht schon sehr nach Film aus, also es war schon extrem cool. Ja, ich bin ja jemand, der sich, egal ob es jetzt um Spiele oder um Filme geht, gar keine Trailer anguckt, weil man hatte das früher immer schon, also das hat mir das Ganze versaut, so mit den Leih-DVDs oder Leih-Videos hast du dir halt irgendwie einen Film geholt, da war halt da vorne Vorschau und die hat ja so das Beste aus dem ganzen Film schon erzählt. Und ein Trailer, ja, ist ja eigentlich nichts anderes. Früher waren die gefühlt irgendwie nochmal länger, so auf den VHS-Dingern. Die Ankündigungen waren irgendwie länger als die Trailer, die man heute so kennt. Aber ich habe da generell immer das Problem, dass ich mir denke, wenn ich mir den Trailer angucke, brauche ich mir den Film auch nicht mehr angucken. Okay. Bei Spielen ist es ähnlich. Also, ich weiß, dass dieser GTA 5 Trailer inzwischen irgendwie im Netz ist, nachdem wir das letzte oder vorletzte oder vorverletzte Mal irgendwann geredet haben. Aber ich habe auch noch nicht draufgeklickt. Das könnte ich zwar machen, weil ich wahrscheinlich eh keine Hardware habe, die das irgendwie unterstützt, aber trotzdem, das ist irgendwie so ein Ding, nee. Da habe ich das Gefühl, da nehme ich mir irgendwas. Okay, also ich, ja, weiß ich nicht. Kann ich mal wieder nicht nachvollziehen. Ich schaue mir wahnsinnig gerne Trailer an, weil die einfach irgendwie Lust auf den Film machen, wenn das gut ist und spannend und nett gemacht. In der Regel verraten die ja im Trailer nichts insofern. Also du kriegst so ein bisschen so einen Anteaser, ist wie wenn du die Rückseite von einem Buch liest und etwa erfährst, um was es da gehen wird. Ja, aber ich habe auch irgendwie ein konkretes Beispiel, wo der Trailer wirklich es versaut hat, weil er mehr oder weniger den Film gespoilert hat, aber ich weiß leider nicht mehr, was es war. So vom Prinzip wie jetzt, was weiß ich, Fight Club, wo der halt am Ende irgendwie hier, dass der eine selbst ist, ne? Und sowas dann halt schon im Trailer irgendwie verraten oder schlecht versteckt, dass man halt sofort drauf kommt. Vielleicht fällt es mir noch ein, dann verlinke ich das Ganze mal oder wir greifen es das nächste Mal nochmal auf, aber ja, das ist halt immer so, da hat man so ein prägendes Erlebnis und dann sage ich mir, ach nee, jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich hast du die Simpsons geschaut, bevor du Star Wars gesehen hast. Das ist der Vater. Also, wer hätte, wo Homer Simpson an dieser Schlange vorbeigeht, als gerade Star Trek anläuft, der letzte Teil sagt, wer hätte gedacht, dass Darth Vader Lukes Vater ist? Und alle so, ah, buh, pfui. Da gibt es ja auch eine ganze Doku darüber, wie sich Leute aufregen, dass der George Lucas ja jetzt an diesen Filmen rummacht. Ne? Wir hatten das ja, glaube ich, auch mal mit diesem No in den Neuen. Ne? Ja, genau. Und da gibt es jetzt eine komplette anderthalb Stunden Doku drüber. Wie heißt die? Die heißt The People vs. George Lucas, wo es halt nur darum geht, dass die Fans angepisst sind von allen Änderungen, die der Lucas mit allen möglichen Versionen gemacht hat. Und als damals halt diese digital überarbeiteten rauskamen, hieß es halt, ja, jetzt gibt es nur noch die, weil bei der digitalen Überarbeitung haben wir halt die Originalaufnahmen zerstört und nur so Bullshit halt. Ja. Ich guck mir ja gerne so Filme an, aber so dieses extreme Fantum ist mir auch ein bisschen fremd. Jetzt ist er weg. Was? Nee, nee. Ach, weil hier das Symbol auf grün war, deswegen war ich jetzt verwirrt. Was ist denn für ein Symbol? Das Auflegen-Anrufen-Symbol. Ach so, nee, ich bin auch da. Ich muss nur gerade feststellen, dass in etwa bei Loma Schluss ist mit der A3 im Google Street View und ich kann nicht mehr weiterfahren. Oh nein. Ja, dann. Tja. Dann ist auch die Stunde schon rum. Ende der Strecke sozusagen, ne? Ende der Strecke, genau. Ja. Wir stehen mitten auf der A3, kommen nicht weiter und der Podcast ist zu Ende. Genau. Ich reiche in den Shownotes noch eine Doku nach. Nachdem wir irgendwie vor 3 Folgen, 4 Folgen mit Jan zusammen dieses Krog-Thema hatten, ist mir da heute auch noch ein Link über den Weg gelaufen zu einer 4-teiligen Doku über die ganze Geschichte. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber das werde ich noch. Sah ganz nett aus, von daher kommt nochmal ein Link zum Krog. Ja. Jo. Jo. Du sprichst noch die Empfehlung für Paar aus, oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen sollte. Also auf jeden Fall mal das Video anschauen, du wirst es ja verlinken. Und dann rufe ich dazu auf, dass sich alle Hörer der Netzgespräche dabei filmen, wie sie Paar spielen. Ja, das wäre mal geil. Ja, wenn ich es zum Laufen krieg, mache ich mal ein Video, wie ich Pau mache. Pau. Ja gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und genießt die Woche. Ja, alle mal reinhauen jetzt. Und runterfaden und auf Stopp drücken.